Junhui aus China. Mittlerweile sind bereits 3 Jahre vergangen, seit ich in Deutschland bin. Hier habe ich vieles gesehen, vor allem selber erlebt. Den Gedanken darüber zu sprechen, wie Deutschland aus meiner Sicht aussieht, habe ich bereits seit langem. Die Deutschen sind eine freundliche Nation. Leider hört man manchmal von der Ausländerfeindlichkeit. Das ist ein unangenehmes Thema, sowohl für in Deutschland lebende Ausländer als auch für viele aufrichtige Deutsche. Aber unfreundliche Menschen gibt es überall auf der Welt. Es gibt immer solche und solche. In Wirklichkeit sind die Deutschen, denen ich in Deutschland begegnet bin, darunter auch meine Kollegen von der Firma, bei der ich ein Praktikum machte, sehr freundlicher zu mir und haben mir auch viel Unterstützung gegeben.